Im Jahr 1755 vor Christus findet der erste Börsenkrach der Welt in Babylon statt. Auf vielfachen Hörerwunsch wiederholen wir die Sendung vom 1. April 2006. Heute in History hautnah. Babylon, sagenumwobene Metropole aus biblischen Zeiten. Der Turmbau zu Babel. Inbegriff menschlichen Größenwahns. Doch woran ist das größte Bauprojekt des Altertums wirklich gescheitert? Deutsche Wissenschaftler sind dabei, eines der größten Rätsel der Menschheitsgeschichte zu entziffern. Professor Hartmut Schmökel von der Historischen Fakultät der Volkshochschule Mainz-Lerchenberg ist elektrisiert. Einheimische Grabungsgehilfen haben im Sand am Euphratufer einen Höhleneingang freigelegt. Hier, wo einst das antike Babylon stand, öffnet sich eine Tür in die Vergangenheit. Mit seinem Assistenten Dennis Koldewey betritt der Professor einen unterirdischen Gang, in den seit über 3500 Jahren kein Mensch mehr seinen Fuß gesetzt hat. Hier, Herr Professor. Jede Menge Scherben mit Keilschrift. Tatsächlich. Da sind ja ganze Amphoren voll davon. Und sie scheinen sogar eine gewisse Ordnung zu haben. Fast wie Buchseiten oder Zeitungsseiten. Faszinierend. Das bestätigt ja Ihre Theorie, dass hier Informationen zu finden sind, die die Geschichte Babylons in völlig neuem Licht erscheinen lassen. Ganz recht, Koldewey. Das bestätigt meine völlig neues Licht-Theorie. Und ich habe da noch so einige andere Theorien. Babylon. Was ist Legende? Was Wirklichkeit? Unser Bild wird geprägt von der biblischen Überlieferung des Alten Testaments. Zur Strafe für die Anmaßung der Babylonier, einen Turm bis zum Himmel zu bauen, sei Gott herabgestiegen, habe ihre Sprache verwirrt und sie so in alle Welt zerstreut. Wissenschaftlich belegt ist davon allerdings nur wenig. Immerhin, unter dem legendären Herrscher Hammurabi I. war Babylon, die Metropole am Euphrat, im 18. Jahrhundert vor Christus die größte und mächtigste Stadt der damals bekannten Welt, kontrollierte militärisch und wirtschaftlich ein riesiges Gebiet. Und ein bisher unbekanntes Ereignis führte offensichtlich zum plötzlichen Zusammenbruch dieses Reiches. Doch war der Grund dafür wirklich die göttliche Intervention der Sprachverwirrung, wie es in der Bibel steht? Die sensationellen Keilschriftfunde der Historiker aus Mainz-Lerchenberg lassen den Aufstieg und Fall Babylons in völlig neuem Licht erscheinen. Der ökonomische Chefberater des Königs. Der hochverehrte Kinseadamus. Großer Hammurabi I., mein Herrscher... Keine Formalitäten. Tritt näher und berichte mir lieber vom Fortgang der Arbeiten an unserem großen Turm. Nun, das 16. Stockwerk ist gerade fertig, O Hammurabi. Damit sind wir jetzt schon doppelt so hoch wie die größte Pyramide Ägyptens. In wenigen Monaten wird der Turm fertig sein und den Himmel berühren, sozusagen... O Marduk, du mächtigster der Götter, dein Werk wird bald vollendet. Naja, nicht nur Marduk, auch der freie Markt dürfte daran seinen Anteil haben. Ja, Kinseadamus, ich weiß, deine liberiotischen Wirtschaftstheorien. Nicht die Theorien haben den Turm gebaut. Das Kapital dafür hat die neue Börse zusammengebracht, die ich gegründet habe. Anleger aller Herren Länder rennen uns die Türen ein, um mitzuverdienen am größten Bauprojekt aller Zeiten. Naja, das ist wohl wahr. Aber so richtig habe ich immer noch nicht verstanden, wie er funktioniert, dein Liberiotismus. Er macht den Weg frei für das freie Spiel der Kräfte. An der Börse gewinnt der, der besser ist als der andere. Die Konkurrenz ist die Triebfeder des Fortschritts. Das Streben nach Reichtum entspricht der Natur des Menschen. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn ich dich so ansehe. Der babylonische Stadtanzeiger schreibt, du ließest dir als oberster Vorstandschef der Turmbau AG jeden Monat 10.000 Goldzikuratien auszahlen. Nicht, dass es mich stören würde, dass du damit 3.000 Mal mehr verdienst als ein Arbeiter. Aber du verdienst ja bald mehr als ich. Wieso? Das ist doch nur leistungsgerecht. Und, oh großer Hammurabi, bedenkt nur den Ruhm, den mein Turm euch bringt. Schon bald soll er aufgenommen werden in die Liste der Weltwunder. Hört nur, das Volk jubelt euch zu. Äußerst plastisch berichten die Keilschriften, wie die mächtigen Babylons miteinander redeten und wie sie dachten. Entscheidenden Anteil am Aufstieg des Reiches zu Hammurabis Zeiten hatte offenbar die ökonomische Lehre des Liberiotismus. Dieser wirtschaftliche Urliberalismus verdankt seinen Namen wahrscheinlich der Herkunft aus der Provinz Libya, dem heutigen Libyen. Große liberiotische Denker wie Miltonides oder Adam Smithis hatten dort ihre Philosophie der unbeschränkten wirtschaftlichen Freiheit schon Jahrhunderte zuvor niedergeschrieben, in der Agenda 2010 vor Christus. Ihr Schüler Kinsey Adamus aber war der Erste, der diese Philosophie in praktische Politik umsetzte, in Babylon. Oldewei, machen Sie die dämliche Musik aus. Kommen Sie lieber her. Hier hinten in der Höhle sind nicht nur Tonscherben, das sind Steintafeln, auch mit Keilschrift. Ein äußerst gewichtiger Fund. Los, packen Sie mit an. Was steht da, Herr Professor? Scheint so eine Art Glaubensbekenntnis zu sein von diesen Liberioten. Du sollst das Eigentum schützen, denn das Wohl der Anteilseigner und Aktionäre erfreut die Götter. Hier, ich habe noch eine Tafel entdeckt. Koldewey, wenn Sie so weitermachen, werde ich Sie im Vorwort meines nächsten Buches erwähnen. Damit die Armen reicher werden können, müssen die Armen erst ärmer werden und die Reichen reicher machen, damit diese dann später die Armen reicher machen können. Was für ein Quatsch, die damals geglaubt haben. Voll strange. Tja, so kann man das nennen. Obwohl, irgendwoher kommt mir das bekannt vor. Ganz ähnlich wie heute ging es in der babylonischen Politik um den Ausgleich unterschiedlicher Interessen. Denn auch die liberiotische Marktwirtschaft war damals offenbar nicht ganz frei von Konflikten und Widersprüchen. So etwa den zwischen Kapital und Arbeit. Also wirklich, Nabopolassar, gerade von dir hätte ich ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein erwartet. Du als Turmbau-Gesamtbetriebsratsvorsitzender kommst zu mir und drohst mir mit Streik? Jetzt, wo wir gerade die prunkvollsten Stockwerke ganz oben bauen? Nun, verehrter Kinsey Adamus, erst erhöht ihr die Wochenarbeitszeit auf 48 Doppelstunden und dann schickt ihr auch noch 5000 Arbeiter nach Hause. Wie soll ich da den Unmut unter meinen Leuten noch in den Griff bekommen? Tja, die neuen Hochleistungsflaschenzüge machen eben viele überflüssig. Das solltest du deinen Leuten erklären. Das würde mir leichter fallen, wenn ihr meine schwere Aufgabe ein wenig besser würdigen würdet. Meine Betriebsratskollegen von den Volksochsenwagenwerken haben mir da von ihren Sonderzulagen und Auslandsreisen berichtet. Ich werde für dein Wohl Sorge tragen, wenn die Arbeiten planmäßig weitergehen. Erzählt deinen Leuten, falls sie sich nicht anstrengen, dann bauen wir den Turm eben woanders. Das ist gut für die Arbeitsmoral. Ich tue mein Bestes. Ach, die Kollegen bei VOW waren auch sehr angetan von den Schleiertänzen dieser berühmten Tempelhuren aus Arkadien, ihr versteht? Und du verstehst zu handeln, Nabopolassar. Einverstanden. Das war ja einfacher, als ich dachte. Zeige dich, Butsur Amuro. Wow. Ja. Sorg dafür, dass der Idiot macht, was ich sage. Wir treffen uns dann später, wie immer. Aber sicher, Kinsey. Viel Vergnügen euch beiden. Also ihr seid der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Turmbau AG. Das muss ja eine wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgabe sein. Ihr müsst mir alles davon erzählen. Du kannst mich Nabo nennen. Offenbar basierte die Macht des liberiotischen Babylons auch auf einem sogenannten internationalen Freihandelssystem, das zwar nicht wirklich frei, dafür aber sehr effektiv gewesen sein muss. Erst brachten die Babylonier andere Länder mit überteuerten Krediten in eine Schuldknechtschaft, dann zwangen sie diese, ihre Märkte für babylonische Exportprodukte wie Ochsenwagen, Rechenmaschinen oder Sanduhren komplett zu öffnen. Wer sich wehrte, bekam es mit der überlegenen Militärmaschinerie des Hammurabi zu tun, wie etwa die Akkadier im heutigen Syrien. Es geht doch nicht über eine schöne Wasserpfeife danach. Wirklich erstklassig, dieses akkadische Haschisch. Hier. Ach, Nabu, das erinnert mich alles an meine Heimat. Ich würde so gerne wieder nach Hause, aber es geht ja nicht. Ach, warum müssen dort alle so arm sein? Ach, mein süßes Zuckerschneckchen, von Politik versteht ihr Frauen nichts. Völker wie deine Akkadier, die brauchen einfach mehr Geduld. Sieh mal, wir Babylonier finanzieren euch doch gerade diesen schönen Staudamm da am Oberlauf des Tigris. Und schon in 500 Jahren, wenn ihr alle Schulden abbezahlt habt, geht's euch viel besser. Ja, aber die Menschen in meiner Heimat, die sterben doch heute. Naja, dafür gibt's halt unser schönes Almosenwesen. Weißt du, Mich haben Sie ja gerade in den Vorstand vom Internationalen Babylonischen Kinderhilfswerk gewählt. Wir tun schon was. Wir holen Kinder mit Kulleraugen von weit her zu uns, peppeln sie auf und verkaufen sie an reiche Familien. So, so. So, ich gehe jetzt baden. Ach, übrigens, ich mache wohl demnächst eine Auslandsreise nach Arkadien. Hast du nicht eine kleine Schwester, die genauso süß ist wie du? Die könnte ich doch mal besuchen. Bis bald. Nabilein, wenn ich dir nicht vorher Gift ins Haschisch mische. Nein, ich weiß da noch was viel Besseres. Wenige Tage nach diesem Gespräch nahmen jene dramatischen Ereignisse ihren Lauf, die in die Weltgeschichte eingegangen sind. Was jedoch heute vor 3750 Jahren konkret den Zusammenbruch Babylons auslöste, darüber lässt sich auch mit Hilfe der Keilschriftfunde nur spekulieren. War es ein Bericht im babylonischen Stadtanzeiger, der erhebliche Büroleerstände beim völlig überdimensionierten Turmbauprojekt prophezeite? Waren es Gerüchte um eine bevorstehende Preisexplosion beim wichtigen Rohstoff Palmöl? Oder war es der Korruptionsskandal um den Betriebsratsvorsitzenden Nabopolassar, der durch gezielte Indiskretionen aus Palastkreisen ans Licht der Öffentlichkeit kam? In jedem Fall reagierten einige Anleger an der ersten Börse der Welt so verunsichert, dass sie begannen, ihr Kapital aus dem Turmbau abzuziehen. Erst waren es nur wenige, doch innerhalb einer Stunde brach Panik aus. Der Schwarze Freitag, Börsenkrach in Babylon. Doch halt, konnten die Anleger ihr Kapital denn überhaupt abziehen? Das bestand schließlich aus tonnenschweren Marmorquadern, die fest im Fundament des Turmes eingemauert waren. O großer Hammurabi, o Kinsi Adamus, ein Unglück! Die Kapitalanleger ziehen ihre Anteile ab! Das können sie nicht. Schließlich besteht es aus tonnenschweren Marmorquadern, die fest im Fundament des Turmes eingemauert sind. Doch, sie können. Trete zum Fenster, ihr hohen Herr. Oh nein! Tja, Sie haben Ochsenwagen vor die Quader gespannt. Mindestens 50 Stück. Das könnte klappen. Was tun Sie da? Wenn Sie die Quader rausziehen, wird der Turm einstürzen. Diese Irren, Sie wollen mein Lebenswerk zerstören. Ruft Nabopolassar, er soll Sie mit seinen Arbeitern stoppen. Ich fürchte, das wird nichts. Wie ich höre, hat er sich vorhin aus dem 18. Stock des Turms gestürzt. Oh. Nicht ohne vorher den Liberiotismus zu verfluchen. Genau. Kinsi Adamus, du und dein Liberiotismus, ihr seid doch schuld an allem. Aber ich hab... Oh, mein Turm! Das ist Marduks Rache. Ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Ich denke, wir sollten von hier verschwinden, mein Täubchen. Draußen steht mein schneller Pferdewagen. Dich, Kinsi. Aber Putzi... Ich an deiner Stelle würde mich beeilen. Palastwache! Ergreift ihn! Er scheint schon weg zu sein, o großer Hammurabi. Der Turmbau zu Babel, die Geschichte eines dramatischen Scheiterns. Hammurabi wurde abgesetzt, das Reich zerfiel, die Anleger zerstreuten sich in alle Winde. Zurück blieb die größte Investitionsruine aller Zeiten. Von Kinsi Adamus ist lediglich bekannt, dass er in seine Heimat Libya zurückkehrte und beleidigte Aufsätze verfasste. Schuld am Zusammenbruch sei nicht zu viel Liberiotismus gewesen, sondern zu wenig. Dank der spektakulären Funde der Mainzer Wissenschaftler ist nun das Rätsel um den Aufstieg und Fall Babylons gelöst. Die Lerchenberger Historiker förderten einen Größenwahn zutage, der heute völlig undenkbar scheint. Oder? Hier unten, Herr Professor, sehen Sie nur die größte Steintafel. Und anscheinend die wichtigste. Das müssen Sie noch in Stein gehauen haben, kurz bevor alles zusammengestürzt ist. Die Prophezeiung des Kinsi Adamus. Zu unserer Politik gibt es keine Alternative! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha